Byte FM. Es ist 23 Uhr. Heute Fleisch. Ein Fleisch. Herzlich willkommen bei Eingefleischt zu unserer neuen Sendung Hart am Puls der Zeit. Handschuh der Macht. Und wir starten direkt mit dem ersten Song Rivenhild und ihrem Song Death Undone. Viel Spaß! We'll be right back. Ja, willkommen zu Eingefleischt. Heute Johnny Moonlight, das bin ich, und Bart. Hallo. Am Start. Wir spielen euch Neuheiten von 2024 und ihr hörtet Rhythm Hilt mit Death Undone vom Album Ancient Sword Cult. Es ist eine Band aus Braunschweig, eine Stadt, aus der nicht viele Metal-Bands kommen, wie wir gerade eben nochmal recherchiert haben. Tatsächlich sehr wenig, aber hier auf jeden Fall schöner, erhabener Power-Metal, episch. Ihr seht uns zu zweit auf einem Pferd mit erhobenen Schwertern Richtung Burg reiten. Die Band besteht aus 4 Mitgliedern, die auch alle bei der Band Boost Control spielen, und ich freue mich, dass ich sie nächstes Jahr auf dem Hello Warmerburg Festival live sehen kann. Und jetzt machen wir weiter mit der Band Castle und dem Song Nosferatu Nights. Das ist vom Album Evil Remains, kam auf Hammerhard Records raus am 6.9. Cooles Totenkopfcover, immer gut. Es ist das bereits 6. Album der Doom Band. Die kommen aus Brighton und San Francisco. Matt Davis an den Gitarren und Elizabeth Blackwell Vocals und Bass. Nosferatu Nights, viel Spaß. Who is who? Willkommen zurück bei Eingefleischt und wir sind heute hart am Puls der Zeit. Johnny und ich haben unsere Handschuhe der Macht mitgebracht. Oh yeah! Und das gerade eben war Numi Vagant mit ihrem Song Darkness Upon the Face of the Deep. Eine Ein-Mann-Black-Metal-Band aus Italien, das Mastermind dahinter ist Omega, der nicht nur in Davasa, sondern auch in gefühlt 100 anderen Bands sein Unwesen treibt. Und der Song war vom neuen Album, dem dritten Album der Band. Und Johnny, wie hat er dir denn gefallen? Ja, ich fand das ziemlich stark. Also ich mochte den monotonen Ansatz der Band sehr gerne, auch schöne Doom-Versatzstücke. Gesang fand ich am Anfang so, aber dann zieht das einen in so einen richtig schönen Sog rein. Hat mir auf jeden Fall gut gefallen. Kann man machen. Ja, absolut. Gerade das Monotone an der Band finde ich wirklich sehr gelungen. Ebenfalls gelungen war der Live-Auftritt dieses Jahr beim Hell's Heroes Festival in Houston, Texas. Die Band hat absolut abgeräumt für mich und mal eine andere Art des Black Metals, würde ich sagen. Ja, kann man auf jeden Fall machen. Wettermäßig, es ist ja ein bisschen wärmer, aber es kann natürlich auch kälter werden, auch in euren Herzen, ihr wisst das. Jetzt kommen wir zu der Band Demon Bitch mit dem Song Into the Arcway. Ist vom noch erscheinenden Album Master of the Games. Man weiß noch nicht genau, wann es rauskommt. Es wird über das kleine, aber feine italienische Label Gates of Hell released werden. Die Band hat sich 2011 in Detroit gegründet und ich habe sie schon seit ihrem 2014er Demo Death is Hanging auf dem Schirm. Ich bin zum Beispiel auch großer Fan von der letzten Platte von ihnen, Hellfriends hieß sie aus 2016. Ich freue mich sehr. Höllenfreunde. Ich bin sehr froh darüber, dass diese Alben dann auch auf Vinyl neu aufgelegt werden. Da muss ich unbedingt zuschlagen. Schön kauzig geht's jetzt mit Demon Bitch weiter und Into the Arcway. Thank you. Willkommen zurück bei Eingefleischt auf BiteFM. Das gerade eben waren Demon Bitch mit ihrem Song Into the Arcway. Und wir machen weiter mit einer Band, die bereits seit 1979 ihr Unwesen treibt, nämlich mit Satan. Ihr 1983er Album Curtain the Act kann man auf jeden Fall als einen absoluten Klassiker der New Wave of British Heavy Metal bezeichnen. Die Band hat sich mehrmals im Laufe ihrer Karriere umbenannt zwischen Blind Fury und dann Pariah. Seit 2013 firmieren sie wieder unter dem Namen Satan. Und tatsächlich ist die Band auch in dem Lineup von 1983 unterwegs. Und haben jetzt gerade ihr fünftes Album Songs in Crimson veröffentlicht. Natürlich ist auch wieder der berühmte Richter auf dem Cover, Eliran Kantor, der seit der Reunion der Band sich um die Cover kümmert, hat wieder fantastisch abgeliefert. Und anders als man vermuten könnte, huldigen Satan gar nicht so sehr dem Teufel, sondern beschäftigen sich in ihren Lyrics eher mit Ungerechtigkeiten. Und damit ist die Band hart am Puls der Zeit. Das sind sie. Und ich finde sie live auch jedes Mal hervorragend. Also guckt euch die unbedingt an. Die spielen auch häufiger mal. Immer ein verdammtes Brett. Genau. Und jetzt geht's weiter mit Era, The Day Will Come. Byte FM. Ja, nochmal willkommen hier zurück bei Eingefleischt auf Byte FM in Hamburg über Welle und ansonsten im Internet. Bart und ich hier am Start und ihr hörtet gerade die Finnen von Angel Sword mit dem Song Power Glove. Das Album heißt World Fighter und erschien dieses Jahr auf Dying Victims Productions. Starkes Ding, es ist die dritte Platte der Band. Jerry Razors, mega Stimme und gutes Händchen für Hooks auf jeden Fall. Ich mochte schon das Debüt Rebels Beyond the Pale aus 2016 und die Nachfolgescheibe Neon City von 2019. Sehr, sehr gerne, astreiner Heavy Metal. Jetzt geht's aber ein bisschen düsterer zur Sache. Es kommt nämlich ein kleiner Gothic angehauchter Block. Hört jetzt nämlich die Kanadier von Poltergeist mit dem Song Children of the Dark. Ist vom Album Nachtmusik, was am 25.10. erscheint. Es war die erste Single des Albums. Die Band kommt aus Calgary, Alberta und ist mit dem Drummer von Spell, die man vielleicht auch kennt, ebenfalls eine kanadische Band. Ja, schönes Ding. Die mochte ich schon sehr gerne auf ihrer letzten erschienenen Split 7-Inch Single mit eben genannten Spell. Die sind da auch mit drauf vertreten. Und wie gesagt, das war die erste Single vom kommenden Album Children of the Dark. Schöne Gothic-Versatzelemente mit drinne. Viel Spaß. Hey, this is Gabe from Unto Others, and you're listening to Eingefleischt on Byte.fm. Yeah. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das Ende des kleinen Gothic-Blocks. Ihr hörtet Unto Others, die früher mal Idle Hands hießen, sich aber aus rechtlichen Gründen umbenennen mussten. Der Song war Suicide Today vom Album Never Neverland. Es war ihr drittes Album und mit der ersten EP Don't Waste Your Time von 2018 hat mir Bart die Band präsentiert, weil er sie auf seinem kleinen, aber feinen Tape-Label released hat. Ich kann mich sehr gut dran erinnern und wir haben die Band dann auch in Hamburg getroffen und nette Jungs, da kann man nichts sagen. Absolut nette Jungs und ein fantastisches neues Album. Jetzt machen wir allerdings weiter mit etwas härterem und wir starten mit Geria und ihrer neuen Single Unknown von ihrem kommenden Album Coma, das Ende Oktober erscheinen wird. Das vierte Album der Band, die sich 2016 in Portugal gegründet hat und durch ihre intensiven Live-Shows und gerade die extrovertierten Bewegungen des Sängers auf der Bühne auffallen und auch so ein bisschen die Gemüter spalten. Ich finde es live eine absolute Macht und der Sänger Guillaume ist auch als Videoproduzent tätig, hat neben Crippled Black Phoenix, Moonspell und Spirit Adrift natürlich auch Videos für seine eigene Band gemacht, die müsst ihr unbedingt mal auschecken. Besonders empfehlen kann ich das Video zu Dormant, das hat er zwar nicht gemacht, aber es ist quasi ein 8 Minuten langes Kunstwerk, in dem der Sänger sich mehr oder weniger waterboarden lässt und man die Qual, die er durchlebt, wirklich spüren kann. Und jetzt gehen wir rein in den Song Unknown von Geria. Viel Spaß! We'll be right back. eingefleischt. Oh! Willkommen zurück bei Eingefleischt auf BeidFM. Heute mit unserer Neuheitensendung Hart am Puls der Zeit. Handschuh der Macht. Ganz genau. Und Alter, was ist das denn für ein Getrümmer? Ja, wir feiern es gerade auch selber total hart ab hier, wie man das Tempo nochmal so dermaßen krass anziehen kann. Und es ballert und scheppert an allen Ecken und Enden. Und es hat auf jeden Fall diesen geilen südamerikanischen Chaos-Metal-Flair Anfang der 80er. Aber kontrollierter und besser. Ja, total. Das eben waren die Chilenen von Mayhemic mit ihrem Song Triumphant Portrait. Nicht zu überhören sind die Einflüsse früher Sodom, Creator oder eben auch Sepultura oder Volcano. Und apropos Vulkan, der Albumtitel Toa handelt auch von dem Ausbruch eines Vulkans auf Sumatra. Vor knapp 74.000 Jahren, einem der gewaltigsten Vulkanausbrüche überhaupt. Der hat keinen nuklearen, aber dafür einen vulkanischen Winter nach sich gezogen und fast alles ausgelöscht auf der Insel. Und hier lernt man noch was. Ja. Wobei, also muss sagen, es ist wissenschaftlich so ein bisschen umstritten. Vielmehr geht man heute davon aus, dass die Bevölkerungsgruppen sich angepasst und überlebt haben. Also unterm Strich vielleicht doch eine ganz positive Message, die Band gar nicht transportieren wollte. Wer weiß. Und um nicht zu positiv zu bleiben, machen wir weiter mit Black Metal und der franko-kanadischen Band Conifer. Das Album kam zwar bereits im April raus, jetzt gibt es aber endlich das Album auf Vinyl zu kaufen. 4 Songs in knapp 30 Minuten, melodisch, episch, teilweise auch etwas punkig, alles ein bisschen low-key gehalten, aber ja, zieht's euch rein. Und damit entlassen wir euch in die Nacht. Wir hoffen, ihr hattet Spaß und wir hören uns in 4 Wochen wieder, wenn es etwas kälter sein dürfte. Bis bald. Ciao.